Ein weiterer Meilenstein in Bezug auf die Bildungspolitik war 2035 die Quotierung beim Numerus Clausus entsprechend der amerikanischen Affirmative Action. In allen Fächern mit Numerus Clausus wurden für Bewerber mit türkischem, arabischem oder afrikanischem Migrationshintergrund Quoten festgelegt, die ihrem Anteil an der altersspezifischen Bevölkerung entsprachen. Leider stiegen danach in einigen Fächergruppen die Durchfallquoten bei vielen Propädeutika stark an. Insbesondere die Mathematik in den Ingenieurfächern erwies sich als großer Diskriminierungsfaktor. Dem begegnete man durch eine Überarbeitung der Curricula, die im Jahre 2040 abgeschlossen war. Danach sanken die Durchfallquoten in Mathematik auf tolerable 10%. Böswillige Zeitgenossen sahen in diesen Reformen eine Ursache für die seit 2050 wachsenden Schwierigkeiten, die Absolventen deutscher Ingenieurstudiengänge auf dem nationalen wie internationalen Arbeitsmarkt hatten. Andere wiesen mit einiger Berechtigung darauf hin, dass die eigentliche Ursache der Arbeitsmarktprobleme für Ingenieure der Niedergang der deutschen verarbeitenden Industrie sei, der um das Jahr 2030 eingesetzt hatte und kontinuierlich voranschritt. Infolge des großen und weiter wachsenden Mangels an qualifizierten Fachkräften, vom Facharbeiter bis zum Ingenieur, wanderten nämlich immer mehr hochwertige Produktionen ab, insbesondere nach Fernost. Darüber hinaus wurden immer mehr Firmensitze ins Ausland verlagert und sogar mittelständische Unternehmerfamilien verließen in immer größerer Zahl das Land. Teilweise waren dafür steuerliche Gründe maßgebend. Das Bruttosozialprodukt hatte nämlich um das Jahr 2020 sein Wachstum eingestellt, das Produktivitätswachstum pro Arbeitsstunde war unter 1% pro Jahr gesunken. Auf der anderen Seite wuchsen die Rentenausgaben und die Kosten für die Sozialtransfers weiter, weil die Zahl der Empfänger unaufhörlich stieg. Da die Mehrwertsteuer bereits bei 25% lag, blieb nur die Erhöhung der Einkommenssteuer als Finanzierungsinstrument. Von 2040 an orientierte sich auch ein stetig wachsender Teil der wohlhabenden Privatleute ins Ausland und wechselte den Wohnsitz unter Mitnahme des Privatvermögens. Englische und amerikanische Privatschulen für den Nachwuchs waren sowieso groß in Mode gekommen. Und Ingenieurwissenschaften studierte der Nachwuchs auch besser im Ausland, wenn er auf der Höhe der Zeit bleiben wollte. Unbemerkt hatte sich währenddessen ein Wandel in der Wählerschaft vollzogen. Wie Allensbach anlässlich der Bundestagswahl 2045 ermittelte, hatten bereits 30% der Erstwähler einen muslimischen Hintergrund. 20 Jahre später wurde die 50%-Marke überschritten. Aber bereits 2030 hatte es in einer wachsenden Zahl von Großstädten muslimische Bevölkerungsmehrheiten gegeben und 2050 hatte mehr als die Hälfte der Oberbürgermeister einen türkischen, arabischen oder afrikanischen Migrationshintergrund. Das prägte die Kommunalpolitik. Im Jahre 2045 hatte es erneut einen Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar gegeben. Der unter der Last der Sozialausgaben ächzende Bund zeigte sich zur Hilfe außerstande. Das Land Thüringen erklärte, es sei nicht zuständig. Der Oberbürgermeister von Weimar, ein nachdenklicher, tief religiöser Mann mit arabischem Migrationshintergrund, machte sich die Sache nicht leicht. Am Ende aber trat er vor die Presse und verkündete, das Vorrecht auf dieser Welt gebühre den Lebenden und nicht den Toten. Die knappen Städtebauförderungsmittel, die der Stadt Weimar zuflössen, seien daher in der Gestaltung des Vorplatzes für die neue Moschee und in der Sanierung der städtischen Koranschule besser angelegt. So geschah es. Immerhin gelang es nach heftiger Diskussion im Stadtrat, die Brandstätte mit einem Notdach zu sichern. In den folgenden Jahrzehnten setzte überall im Land der Verfall von Kirchen, Schlössern und Museen ein. Die Deutschen, die sie hätten besuchen können, wurden immer älter und es waren auch immer weniger. Die wachsende Zahl der muslimischen Mitbürger interessierte sich nicht für diese kulturellen Stätten. Die Finanznot von Kirchen, Kommunen und anderen Trägern wuchs. Gegen große Widerstände legte die Bundesregierung 2080 ein Sonderprogramm zur Rettung des deutschen Kulturerbes auf. Die Mehrheit dafür war knapp, denn dafür musste eine Rentenerhöhung aufgeschoben werden. Mit bebender Stimme rief eine Vertreterin der Grauen Panther in den Plenarsaal: »Was hat der deutsche Rentner im Rollstuhl davon, wenn der Bamberger und Kölner Dom saniert werden, er aber seine Pflegestufe nicht bezahlen kann? Die Kirchen braucht doch keiner mehr.«